Heute scheint die Sonne nur für dich allein. Alles Gute zu deinem 66. Stehen Geburtstag, liebe Ursula. Lachen liegt im Raum, so hell und leicht wie Wein. Kerzen flackern warm, die Zeit steht kurz mal still. Denn wir feiern dich, so wie man feiert. Hat tausend Farben Licht. Jeder hier im Raum weiß, wie besonders du bist. Heute singen wir laut und voller Glück, denn dein neues Jahr bringt so viel Sonnenschein zurück. Alles Gute zum Geburtstag. So hell und glasklar. Tanz durchs Leben so frei wie der Wind, weil die schönsten Jahre oft die späteren sind. Noch so viele Wege, noch so viel zu sehen. Neue kleine Träume warten schon im Gehen. Jeder neue Morgen trägt ein Stück Magie. Und das Beste liegt vielleicht noch vor dir. Alles Gute zum Geburtstag, Ursula, 66 Jahre, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, wir stoßen auf dich an, denn mit 66 fängt das Leben erst richtig an. Alles Gute zum Geburtstag, Ursula, heute feiern wir dich Jahr für Jahr. Sing mit uns und fühl den Sonnenschein, denn dein neues Kapitel beginnt jetzt.